Die DFLK-Sportlerinnen und Sportler, die an dem Eiskunstlauf Open um Asienpokal 2016 teilnahmen, kehrten am 10. August mit einem Zug zurück. Ryum Dae-ok und Kim Joo-sik belegten im Paarlauf der Senioren den ersten Platz und erkämpften sich Goldmedaillen. Park So-hyang und Song Nam-hi bekamen Silbermedaillen in derselben Disziplin. Roh Hyang-mi belegte im Einzellauf der Damen der zweiten Klasse unter 16 den zweiten Platz und Han Gum-chul im Einzellauf der Herren der Junioren den dritten Platz.